Deutsches Guinness! Hört ihr den Schrei nach Freiheit? Hört ihr den Schrei nach Gerechtigkeit? Unsere Texte radikal und krass, national und voller. Deutsches Guinness, national, deutsches Guinness, radikal, deutsches Guinness, phänomenal, 100% national. Die Stimme der Bewegung werden wir sein, unsere Lieder werdet ihr schreien, unsere Texte werden euch im Kopf rumschwimmen, der Bürger wird den Verstand verlieren. Deutsches Guinness, national, deutsches Guinness, radikal, deutsches Guinness, phänomenal. 100% national! Volksbeschiss, so stimmt auf unsere Lieder ein, kein Melodien.